Mit dem IWF und seiner Chefin Christine Lagarde ist nicht zu spaßen. Ich habe mein Geld zurück, ließ sie im April verlauten, nachdem Griechenland mühsam eine weitere Rate zusammengekratzt hatte. Und auch wenn es um das neue Hilfsprogramm geht, gibt sich die IWF-Chefin bislang hart. Zwar lobte sie die Einigung in Europa ausdrücklich, aber ob sich der IWF daran beteiligt, ließ sie noch offen. Denn eine ihrer Grundforderungen ist noch nicht erfüllt, für die sie seit Wochen wirbt. For Greece to succeed and for any program to fly, a significant debt restructuring should take place. Wenn Griechenland vorankommen und ein Programm Erfolg haben solle, dann müsse es eine signifikante Umschuldung geben. Der Internationale Währungsfonds ist eigentlich gefürchtet für seine strengen Reformvorgaben, die er mit Krediten an notleidende Länder verknüpft. Diese Strenge ist ja auch einer der Gründe, warum die Bundesregierung möchte, dass sich der IWF weiter an dem Hilfsprogramm für Griechenland beteiligt. Aber beim IWF hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass für Griechenland die bisherigen Rezepte allein nicht mehr weiterhelfen. I think it's becoming a commonly accepted view. Es entsteht ein gemeinhin akzeptierter Eindruck, dass mit einer Schuldenlast von bis zu 200% und der Geschichte des Landes eine Umschuldung unumgänglich ist. Gemeinhin akzeptiert ist dieser Eindruck vor allem hier in den USA. Die New York Times kommentierte gestern, das neue Hilfsprogramm sei grundfalsch. Die Europäer sollten endlich auf den IWF hören und Griechenlands Schulden umstrukturieren. Die Regierung in Washington plädiert schon länger dafür, die Schuldenlast für Griechenland zu erleichtern. Für Analysten wie Andrew Lynch vom Investmenthaus Schroders ist das keine Frage mehr des Obs, sondern des Wanns. Er sagte bei Bloomberg: Absolutely, it will happen because the current level of Greek debt. Absolut, es wird passieren. Das griechische Schuldenniveau ist nicht mehr haltbar. Mehrere 100% des Bruttoinlandsproduktes zurückzuzahlen, das wird nicht passieren in einer demokratischen Gesellschaft, in der niemand auf Dauer einen Wirtschaftsrückgang von 5-6% erleben will. 5-6% of GDP into perpetuity. IWF-Chefin Christine Lagarde bekommt also viel Unterstützung für ihr Argument, Griechenland brauche eine Erleichterung bei den Schulden. Das heißt aber nicht, dass sie auf IWF-Forderungen verzichten würde. Im Gegenteil, die Schulden beim IWF sollen weiter zurückgezahlt werden. Der Grund für diese Härte sind die Regeln des Währungsfonds. Sie waren schon für die ersten Griechenlandhilfen arg gedehnt worden. Vor 2 Jahren kamen interne Analysen ans Licht, die zeigten, dass Griechenland mehrere Bedingungen für Hilfen nicht erfüllte und die Folgen der Sparprogramme heftiger waren als gedacht. Mehrere IWF-Mitgliedsländer wie Brasilien und Indien hatten von Anfang an kritisiert, dass für Griechenland zu viele Ausnahmen gemacht wurden. Nun kommt es aus Sicht des Währungsfonds darauf an, das geliehene Geld auch wieder zurückzubekommen.